wir auf der Hut. Wir schlafen in Särgen und träumen von Blut. Okay, wir sind ein bisschen blass. Haben dafür aber rechtlich Spaß. Nimm mich in Acht, denn wir sind von hier. Und unser Kuss ist kein.